Im Falle der USA hatte die Regierung von George W. Bush 2001 aus der Clinton-Ära solide Staatsfinanzen geerbt. Unter Präsident Clinton war die öffentliche Schuldenquote stark gesunken. Schon vor der Finanzkrise sorgte hier eine Kombination von Steuersenkungen und wachsenden Militärausgaben für eine negative Trendwende. Mit dem Platzen der Immobilienblase und den großen Rettungsprogrammen für die Bankenwelt gerieten dann die öffentlichen Finanzen vollends unter Wasser. Trotzdem bleiben amerikanische Staatsanleihen weltweit begehrt. Und umso begehrter, weil Staatsanleihen der Euro-Länder wegen der Unsicherheiten um den Euro vielen Investoren als zu riskant gelten. Außerdem hat die amerikanische Notenbank im Rahmen ihres Programms zum Quantitative Easing umfangreiche Ankäufe amerikanischer Staatsanleihen getätigt. In den Fällen der USA und Großbritannien besteht für Anleihekäufer allenfalls ein Inflationsrisiko. Aber die Rückzahlung selber steht wegen der nationalen Notenbank, die jederzeit Geld drucken kann, völlig außer Frage. Die in Bezug auf die Staatsschulden schlimmste Entwicklung im Euroraum nahmen Portugal und Griechenland. In beiden Fällen zeigt sich ebenso wie bei Spanien, dass es nicht ausreicht, nur auf Staatsdefizit und Staatsschulden zu schauen, denn die explosive Kraft der Fehlentwicklung in diesen Ländern ergibt sich aus dem anhaltenden Leistungsbilanzdefizit, das in beiden Ländern Jahr für Jahr bei 10% des BIP oder darüber liegt. Fast schon unabhängig von der weiteren Entwicklung der Staatsverschuldung droht diesen Ländern eine Strangulierung durch die ins Ausland abfließenden Zinszahlungen. Deren nachhaltige Finanzierung würde große und wachsende Exportüberschüsse erfordern. Diese zu erwirtschaften, sind diese Länder aber nicht in der Lage. Das unterscheidet beide Länder von Irland. Dort wurde ein Land mit grundsätzlich gesunder Wirtschaft von den Folgen der Bankenkrise auf dem falschen Fuß erwischt. Es ist aber offenbar mit harten Einschnitten in der Lage, die Krise kurzfristig zu überwinden. Zwei sehr positive Beispiele im Euroraum sind Holland und Finnland. Die Niederlande hatten wegen ihres Leistungsbilanzüberschusses und der günstigen Ausgangslage im Jahre 2007 auch im Jahre 2010 nur eine Staatsschuld von 62,9%. Finnland gar, ebenfalls ein Land mit notorischen Leistungsbilanzüberschüssen, hatte 2010 mit nur 48,3% den niedrigsten Schuldenstand aller Euro-Länder. Bei aller Ausdifferenzierung im Euroraum ist auch für den Indikator Staatsverschuldung das Ergebnis eindeutig. Die Nordländer schneiden weitaus besser ab als die Südländer. Die Entwicklungen laufen dramatisch auseinander. Außerhalb des Euroraums bieten die USA und Großbritannien, wie bereits erwähnt, recht negative Beispiele für das Management der Staatsverschuldung. Es ist bemerkenswert, dass auf der anderen Seite zwei sehr kleine europäische Länder außerhalb des Euroraums, die Musterschüler in Bezug auf die Staatsverschuldung sind, obwohl es sich um zwei sehr offene Marktwirtschaften mit großer Außenhandelsverflechtung und einem ausgebauten Bankwesen handelt. Die beiden Länder haben zudem eine recht unterschiedliche politökonomische Grundausrichtung und ordnungspolitische Konzeption. Schweden setzt traditionell auf einen starken Staat mit hoher Abgabenbelastung und ausgeprägter Umverteilung. Es verlangt und erhält von seinen Bürgern aber so viele Abgaben, dass das Land normalerweise Haushaltsüberschüsse erzielt. So gelang es, die bis in die 90er Jahre aufgelaufene hohe Staatsverschuldung deutlich abzubauen. Schweden hatte 2010 einen Schuldenstand von 39,7% des BIP. 1999 waren es noch 54,3% gewesen. Die Schweiz wiederum ist ein Land mit einer recht niedrigen Abgabenquote, das stark auf die Initiative und Eigenvorsorge seiner Bürger setzt. Trotz der starken Belastungen der Schweizer Großbanken durch die Bankenkrise betrug die öffentliche Verschuldung in der Schweiz 2010 nur 40,2% des BIP. Im Jahre 2000 waren es noch 52,4% gewesen. Beide Länder haben offenbar bei aller Unterschiedlichkeit ausreichende politische Entscheidungskraft, um staatliche Einnahmen und Ausgaben in ein gesamtwirtschaftlich tragfähiges Gleichgewicht zu bringen. Und das gelingt ihnen ganz ohne Maastricht-Kriterien, Krisengipfel und ganz ohne jede Aufsicht von außen in völliger nationaler Souveränität. Der schwedische Finanzminister Anders Borg führt den schwedischen Erfolg auch darauf zurück, dass es sich Schweden in seiner Position außerhalb des Euroraums anders als viele Euro-Länder gar nicht leisten kann, in Schläfrigkeit zu verfallen. Es wird ständig fit gehalten vom kalten Wind des Wettbewerbs. Borg drückt das so aus: Being an outsider, you must make sure your competitiveness and public finances are in order. We have had to impose on ourselves a self-discipline that Euro countries did not feel they needed. If you know the winter will be cold, you have to ensure the house has been built well. Otherwise, you will freeze. Das implizite Solidaritätsversprechen, das in der Mitgliedschaft zum Euroraum liegt, scheint den verantwortlichen Umgang mit Staatsverschuldung nicht zu erleichtern, sondern zu erschweren. Die empirische Evidenz seit 1999 zeigt, der Euro war keine Hilfe bei der Begrenzung der Staatsverschuldung. Eher im Gegenteil.